Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il besuchten die ausländischen Persönlichkeiten verschiedener Kreise vom 9. bis zum 17. Dezember die Vertretungen der DFRK in ihren Ländern. Am Bild, wo Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, lockten die Persönlichkeiten der Regierungen, Parteien, Institutionen und Organisationen in China, Russland, Indonesien, Pakistan, Iran und Uganda und die ausländischen Diplomaten in Iran Blumenkörbe und Sträuße und Blumen nieder und bezeigten ihre Hochachtung. Das Sekretariat der KP Chinas und die Botschaft der Volksrepublik China in der DFRK schickten aus gleichem Anlass am 6. Dezember Blumenkörbe an das Sekretariat der PDAK.